Lob und Tadel, Ausgabe 20, zu Gast bei Konrad Paul Liestmann. Grüß Gott. Guten Tag. Es geht heute um das Thema die Sprache der Bildung. Und ich habe Ihnen ein E-Mail geschickt, dass ich gerne eine Sendung darüber machen möchte, weil das Thema eigentlich interessant ist. Na gut, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Und Sie sind ziemlich schnell, ziemlich stark darauf angesprungen, haben gesagt, ein interessantes Thema. Wir reden darüber, die Sprache der Bildung. Sie sind Philosoph, Sie sind ein Experte auch für die Vermittlung der Inhalte, der Philosophie. Und Sie haben sich über die Sprache der Bildung Gedanken gemacht. Naja, nicht nur über die Sprache der Bildung, sondern die Frage der Bildung beschäftigt mich schon seit längerer Zeit. Und ich lehre hier ja auch und arbeite hier in der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft. Das heißt, diese enge Verwandtschaft zur Bildungswissenschaft ist hier auch rein räumlich und organisatorisch gegeben. Ich bin sehr, sehr stark engagiert in der Lehrerausbildung. Das heißt also, wir bilden hier ja auch Philosophielehrer aus. Das heißt, wir lehren auch dieses Fach Psychologie und Philosophie. Und auch aus philosophischen Gründen hat mich die Frage, was heißt eigentlich Bildung? Wie lässt sich Bildung heute noch definieren? Welchen Wandel hat der Bildungsbegriff in den letzten zwei Jahrhunderten erfahren? Welche Bedeutung hat er in unterschiedlichen gesellschaftlichen, historischen Kontexten? Hat mich natürlich auch interessiert. Philosophen haben sich ja immer wieder auch mit Bildungsfragen auseinandergesetzt, sowohl inhaltlich als auch mit der Frage, wie soll ein gutes Bildungssystem organisiert sein. Und da kommt man auch zwangsläufig natürlich dazu, darüber nachzudenken, in welcher Sprache formuliert man jetzt diese Ideen, diese Konzepte von Bildung. Und auf der anderen Seite wird man ja ständig konfrontiert, wenn man auch nur am Rande des Bildungswesens arbeitet, wird man ständig konfrontiert mit, sagen wir es einmal, einer unglaublichen Fülle von Neologismen, neuen Begriffen, Phrasen, Reizwörtern, die sich in dem Bildungsdiskurs breit gemacht haben, die im Großen und Ganzen immer wahnsinnig gut klingen, die sehr schnell kommen und sehr schnell wieder gehen. Wenn man gewisse Zeit im Bildungsbereich gearbeitet hat, so wie ich, hat man ja einige dieser Moden mitgemacht und kennt sozusagen auch dann Begrifflichkeiten, die plötzlich in aller Munde waren und dann nach wenigen Jahren von einer anderen, angeblich viel, viel besseren und präziseren und genaueren Terminologie und den damit verbundenen Konzepten abgelöst worden ist. Sodass man so sagen kann, also diese Frage, wie sprechen wir über Bildung, mit welchen Begriffen nähern wir uns diesen Themen, was verbinden wir an Hoffnungen, aber auch an Illusionen mit diesen Begriffen? Das ist eine Frage, die mich wirklich beschäftigt. Diese Bildungsfrage ist ja so ein bisschen was wie eine Wasserscheide. Entweder man ist auf der einen Seite, man nimmt Bildung auf und möchte lernen und muss lernen, muss in die Schule gehen. Und dann ist man drüber und dann kann man etwas, weiß man etwas und dann beschreibt man irgendwie, was man kann und was man weiß. Also so ganz drauf balancieren tut man ja da nicht, habe ich den Eindruck. Und die, die jetzt auf der einen Seite sind, diese Wasserscheide, die da hinkommen müssen zur Bildung, die sind jetzt in einer Position, dass sie in irgendeiner Weise ausgeliefert sind dem Bildungssystem und den Anforderungen, die da in Worten eben formuliert sind. Und die dann drüber sind und diese Bildung haben oder eben vorschlagen, dass es andere auch haben sollen und lernen sollen, die sind wiederum gezwungen, dass sie eben das in Worte ausdrücken, was sie erwarten. Und mein Eindruck ist eben, Sie sagen, das war immer auch im Wandel verbunden. Drei Sachen sind gleich geblieben. Was muss ich können? Was muss ich wissen? Was kann ich fragen? Und ich habe so den Eindruck, dass diese Können, Wissen, Fragen, das sind ja wunderbare, einfache, das ist ja wie eine Marke, ja, die verständlich ist. Hauptwort und Zeitwort zugleich. Fragen, ich frage. Können, das Können, ich kann etwas. Dass das aber jetzt sukzessive in Gefahr ist, unterzugehen. Kompetenzen, Grundkompetenzen, Erweiterungskompetenzen. Es wird irrsinnig kompliziert und eigentlich verschwindet die Marke. Das ist ja für, im Sinne eines Marken, also das würde ja Marketing, die Abteilung für Bildungsmarketing, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ist das nur mein Eindruck? Der Eindruck ist nicht ganz unrichtig. Ich glaube nicht, dass das nur Ihr Eindruck ist. Nur so, wie Sie diesen Eindruck formulieren, spüre ich schon ein interessantes Problem. Nämlich es wäre im 18., im 19., noch im frühen 20. Jahrhundert keinem Menschen eingefallen, Fragen der Bildung in der Sprache des Marketings zu beschreiben. Das heißt also, wir haben hier sozusagen aus der Ökonomie, aus den Unternehmenskulturen schon Konzepte übernommen, rein die Sprache, ja, dass wir uns denken, na, Bildung, das ist irgendwie auch so eine Art Unternehmen, ja, wie Mercedes oder Coca-Cola oder Red Bull oder sonst was. Und da braucht man Unternehmensphilosophie und da braucht man Unternehmensidentität und da braucht man ein Marketingkonzept und da braucht man ein paar Keywords und die das Lebensgefühl, das man mit dieser Marke verbindet, zum Ausdruck bringen. Und bei Bildung, also bei Red Bull ist es halt verleiht Flügel und bei Coca-Cola ist es dieses und bei Römerquelle belebt die Sinne und bei Bildung ist es eben Können, Wissen, Fragen. Ja? Also ich denke, wenn wir so anfangen zu denken, dann sind wir schon sehr weit von der Bildung entfernt. Ja? Denn es geht nicht um ein Unternehmen. Und es geht auch nicht um ein Marketingkonzept meines Erachtens, sondern es geht bei der Bildung schlicht um die Frage, was es heißt, als Mensch menschlich zu leben. Und das hat natürlich mit Wissen zu tun, das hat mit Können zu tun, aber nicht nur. Und vor allem hat es nicht in dem Sinne damit zu tun, dass hier irgendein Unternehmen uns etwas anbietet und wir konsumieren etwas. Ich halte relativ viel von der zumindest begrifflichen Unterscheidung zwischen Bildung und Ausbildung. Ausbildung ist natürlich was unglaublich für mich Positives. Ja? Das heißt also, dass Menschen in bestimmten Fähigkeiten, kognitiven Fähigkeiten, sozialen Fähigkeiten, kommunikativen Fähigkeiten ausgebildet werden, trainiert werden. Man könnte auch bösartig sagen, dressiert werden. Ja? Und dieses Element des Trainings, des Übens, des etwas Perfektionierens, das steckt natürlich in solchen Ausbildungsprozessen drinnen, in körperlichen Ausbildungsprozessen, wenn man Sport betreibt zum Beispiel und trainiert und immer wieder dieselben Bahnen läuft, um schaut, wie kann ich da die Zeit verbessern, welche Bewegungen kann ich optimieren und dergleichen mehr. Das ist auch bei kognitiven Fähigkeiten, die ich ausbilden kann, der Fall. Kommunikationsfähigkeit, ja, also wie rede ich? Ja, die Ausbildung des Redners, das ist ein Urproblem der Bildung seit der Antike. Ja, wie kann ich einen anderen überzeugen? Wie kann ich kommunizieren? Wie kann ich jemandem etwas klar machen? Wie kann ich Gefolgschaft erzeugen? Wie kann ich Wähler überzeugen? Ja, das sind ja lauter Fragen, die uns täglich begegnen. Und dazu muss ich ausgebildet werden. Dazu kann ich ein Training machen. Ob jetzt die Trainingsstelle Schule heißt, ja, oder ob das ein Kommunikationszentrum ist, oder ob ich mich coachen lasse, ich werde in einer bestimmten Weise ausgebildet. Das ist genauso bei handwerklichen Fähigkeiten, bei technischen Fähigkeiten. Ja. Die trainiert werden müssen und die eine gewisse Form von Perfektion haben müssen, wo eine bestimmte Form von Erfahrung dazugehört. Ja? Wenn jemand eine Operation 20 Mal macht, 30 Mal macht, lasse ich mich von dem vielleicht lieber operieren als von jemandem, der es das erste Mal macht. Ja? Das heißt also, das kommt alles in diese Elemente von Ausbildung dazu. Bildung ist allerdings etwas, was darüber hinausgeht. Ja, sondern Bildung fragt ja tatsächlich, welche Art von Mensch will ich sein. Ja, Bildung hat ja im ursprünglichen Sinn des Wortes diese zwei wunderbaren Bedeutungen. Einerseits die Bildsamkeit meiner selbst. Ja, also der Mensch ist ein Wesen, das ich nicht selbst überlassen kann, ja, sondern wir müssen uns gestalten. Also bilden im Sinne des Bildens, des Gestaltens, des Formens, ja. Und das Zweite, was damit zu tun hat, ist, es steckt natürlich das Bild dahinter. Das heißt also, nach welchem Bild will ich mich formen und welches Bild von der Welt will ich mir erarbeiten, mit dem ich dann sozusagen in dieser Welt leben will. Und da kommen sozusagen diese beiden ganz zentralen Elemente dazu, dass Bildung natürlich aufbauend auf dem, was ich kann, was ich wissen kann, was ich mir erarbeiten kann, letztlich sich die Frage stellt, sozusagen, wie will ich in welcher Welt leben oder als wer will ich in welcher Welt leben. Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann stellt sich natürlich auch die Frage, was ist das eigentlich für eine Welt, philosophisch pathetisch formuliert, in der ich hineingeworfen wurde. Wie funktioniert diese Welt? Ja? Und sozusagen, da beginnt das, was man meines Erachtens das entscheidendste Motiv von Bildung nennen könnte, nämlich die Neugier. Also herausfinden zu wollen, wie funktionieren diese Dinge, mit denen ich mich umgebe oder die mich umgeben, wie funktioniert die Gesellschaft, wie funktioniert das Leben, was gibt es sozusagen alles in dieser Welt? Und wenn man hier mal anfängt nachzufragen, kommt man drauf, es gibt unendlich viele Dinge, die interessant sein können, die wichtig sein können, sodass Bildung dann auch sehr viel genau damit zu tun hat, sozusagen, wie entwickle ich mich selber, wenn ich mich mit Dingen beschäftige, mich mit ihnen auseinandersetze, auf die ich auf welche Art auch immer gekommen bin und die bis zu einem gewissen Grad sozusagen jetzt eine Faszination auf mich ausüben. Sie können das sehr schnell überprüfen, wenn man, sagen wir mal, erfolgreiche Wissenschaftler, erfolgreiche Künstler nach prägenden Bildungserlebnissen fragt. Ja? Dann werden sie nie sagen, ja, ich bin super in solch ein Schulsystem gegangen oder ich bin kompetenzorientiert unterrichtet worden oder ich bin feinzielorientiert unterrichtet worden. Ja? Sondern sie werden entweder erzählen, wie ihnen irgendwo was aufgefallen ist, ein Buch in die Hände gefallen ist, eine Erfahrung sie begonnen hat zu faszinieren, ein Problem sie begonnen hat zu faszinieren, oder sie werden erzählen von einer Begegnung mit einem Lehrer. Der gut erzählen konnte. Der gut erzählen konnte, der sie auf irgendetwas hinbringen konnte, der irgendetwas in ihnen erwecken konnte, der ihnen eine neue, unbekannte Welt andeutungsweise eröffnen konnte. Und wie, wenn man sich jetzt auf so etwas einlässt, dann hat das natürlich sozusagen die Rückwirkung, dass sich dann daraus der Mensch entwickelt, der am Ende dann, der am Ende jener ist, den ich so eine Frage nach seinem essentiellen Bildungserlebnis stellen kann. Das heißt also, deswegen sage ich immer, Ausbildungskonzepte, ja, die kann ich erstellen, ich kann Trainingspläne machen, ich kann sozusagen auch verschiedene Kompetenzstufen feststellen. Ich kann versuchen, die zu überprüfen. Natürlich, wenn ich jemanden zu einem 100-Meter-Läufer ausbilde, kann ich jeden Tag dort stehen und stoppen. Jetzt 12,5, 11,9, 10,0, bald haben wir den Weltrekord. Das kann ich alles machen. Ja? In Bildungsprozessen kann ich das nicht machen. Ja? Bildungsprozesse kann ich in der Art und Weise nicht curricular planen. Ich kann nicht vorschreiben, was muss jemand können und wissen, damit er jetzt das Gefühl hat, er ist jetzt imstande, tatsächlich sich selbst zu bilden oder dass er das als Bildungserlebnis, als eine essentielle Erfahrung seines Lebens wahrnimmt. Ich kann da nur Anregungen liefern, ich kann Angebote liefern, ich kann sozusagen Begegnungen ermöglichen, aber ich kann das nicht steuern. Und ich glaube, es ist einer der grundlegenden Probleme unserer Gegenwart, dass wir eben diese zwei Dimensionen, die ich nie gegeneinander ausspiele, also Bildung und Ausbildung würde ich nie gegeneinander ausspielen. Es stellt sich nie die Frage, entweder oder die Gebildeten dort und die nur Ausgebildeten auf der anderen Seite, sondern es sind zwei Dimensionen. Ja, es sind zwei Dimensionen, die beide wichtig sind. Aber man muss auch schauen oder sehen, wo die Unterschiede liegen. Und ich halte es für eines der größten Probleme unserer Zeit, dass wir glauben, Bildung und Ausbildung ist ein und dasselbe. Und alles lässt sich so konzipieren wie eben ein Trainingsprogramm. Und ist Bildung immer freiwillig? ist Leben freiwillig? Keiner lebt freiwillig. Keiner wurde gefragt, ob er leben will. Ja? Aber wenn ich lebe, ja, bleibt noch gar nichts anderes übrig, als mich in gewisser Weise auch zu bilden. Das muss jetzt nicht sein, dass ich, ich meine, die Menschen haben sich auch gebildet, bevor es allgemeine Schulsysteme gab. Ja? Das heißt, sie haben Erfahrungen gemacht, sie waren neugierig, sie haben geforscht, sie haben Traditionen entwickelt, sie haben sozusagen Weltbilder entworfen, religiöse, mythologische, philosophische. Sie haben die tradiert, sie haben die weitergegeben. Das ist ja Bildung. Ja? Also wenn am Lagerfeuer der Großvater dem Enkel erzählt, wie er als junger Mann zum ersten Mal einen Hirsch erlegt hat, dann ist das Bildung. Warum? Weil hier sozusagen Erfahrungen weitergegeben werden und weil etwas gelernt werden kann, was nicht so ein unmittelbares Resultat jetzt der eigenen Erfahrungen ist. Ja, das heißt also, der junge Mensch erfährt schon etwas, was man tun kann, was getan wurde, was geschehen ist, was ihm erzählt wird, was er selber noch nicht erfahren hat, vielleicht auch nie erfahren wird, aber trotzdem jetzt zu einem Element seines Lebens, seiner Seele, seiner Persönlichkeit geworden ist. Das heißt, in der Schule oder in organisierten Bildungsinstitutionen machen wir nichts anderes, als genau diese Formen des sozusagen mal prinzipiellen Erwerbens von grundlegenden Kenntnissen und die Weitergabe von Wissen, von Kenntnissen, von Fähigkeiten zu systematisieren, dem Zufall, soweit es geht, zu entziehen und soweit es geht, sozusagen allen zur Verfügung zu stellen, dass wir das nicht auf freiwilliger Basis machen wollen. Ja? Das ist eine Frage, über die man diskutieren können sollte. Ja? Es gibt in Österreich zum Beispiel keine Schulpflicht, sondern nur eine Unterrichtspflicht. Ich halte das für eine sehr feinsinnige und notwendige, wichtige Unterscheidung. Ja? Das heißt, Erwachsene haben die Pflicht oder Kinder, junge Menschen haben die Pflicht, sich unterrichten zu lassen oder eben zu unterrichten. Aber das heißt nicht, dass man in irgendeine Schule geben muss. Ja, aber wir gehen davon aus, dass Menschen keine Chancen haben, ein halbwegs angemessenes und menschenwürdiges Leben zu leben, wenn sie von diesen grundlegenden Bildungsprozessen ausgeschlossen sind. Und deshalb sozusagen diese Unterrichtspflicht. Würde ich das vollkommen freistellen, ja, im Sinne eines radikalen Liberalismus, könnte man ruhig auch darüber diskutieren, aber da müsste man sich sofort auch die Frage beantworten, und was machen wir mit denjenigen, die sich aus Freiwilligkeit nicht bilden wollen, die nicht lesen lernen wollen, die nicht schreiben lernen wollen, die nicht mit Computern umgehen wollen, die sozusagen sich nicht ausdrücken lernen wollen, die nicht die Grundrechenarten beherrschen wollen und die deshalb sozusagen völlig hilflos der Welt gegenüberstehen. Ja, die werden sich wahrscheinlich kaum tatsächlich von alleine zurechtfinden können. Das heißt also, wer sorgt dann für die? Und wollen wir das? Ja, wollen wir also tatsächlich sozusagen eine größere oder kleine Gruppe von Menschen haben, die dadurch, dass sie sozusagen die freiwillige Möglichkeit in Anspruch nehmen, nicht an den grundlegenden Kommunikationsstrukturen unserer Gesellschaft teilzuhaben, sich ausschließen, aber dann trotzdem natürlich zu einem Sorgefall werden müssen. Das ist eine Frage, das ist eine gesellschaftspolitische Frage, die kann man sich stellen und der muss man sich radikal stellen, wenn man sozusagen ein völliges Konzept der Freiwilligkeit sozusagen diskutieren will. Denn man darf eines nicht zu glauben, wenn ich dieses Konzept der Freiwilligkeit propagiere, dass es dann alle annehmen werden. Ja? Freiwilligkeit bedeutet immer, dass es etliche geben wird, die sagen, nein, ich will es halt nicht oder jetzt nicht und irgendwann einmal ist es dann vielleicht auch zu spät. Also da darf man auch nicht romantisch sein. Und den Fahrkartenautomat der ÖBB muss einmal jeder Österreicher bedienen können. Und dazu braucht er bestimmte Kenntnisse, richtig. Nur würde ich jetzt sehr davor warnen, deswegen habe ich auch zwischen Ausbildung und Bildung differenziert, dass das Erwerben dieser grundlegenden Fähigkeiten, dieser basalen Fähigkeiten, die man braucht, um in einer komplexen Gesellschaft sich halbwegs zurechtzufinden, das hat mit Bildung noch nichts zu tun. Ja? Dass man eine Sprache und eine Fremdsprache erwirbt, dass man basale Operationen mathematischer Natur, logischer Natur durchführen kann, dass man lesen kann, dass man schreiben kann. Also alle jene Kulturtechniken sich aneignet, die es jemandem erst überhaupt ermöglichen, dann sich weiter mit einer Sache zu beschäftigen und sich überhaupt erst einmal zu nähern dem, was man Bildung oder Selbstbildung nennen könnte. Das würde ich selber noch nicht zur Bildung zählen, sondern das ist genau das, was Wilhelm von Humboldt sehr treffend Elementarunterricht genannt hat. Und das bedeutet, dass jede Gesellschaft, die eine halbwegs elaborierte Kultur entwickelt hat, wobei Kultur für mich jetzt ein sehr umfassender Begriff ist, wo alle Technologien dazugehören und die gleichzeitig den Anspruch hat, eine Gesellschaft zu sein, die an sich jeden Menschen die Chance geben will, an dieser Gesellschaft zu partizipieren, die muss auch jeden Menschen die Chance geben, an solch einem Elementarunterricht teilzunehmen und sich genau diese Kulturtechniken zu erwerben. Also, dass 15-Jährige nicht lesen können und dass man versuchen muss, dieses Problem zu lösen, ist für mich keine Bildungsfrage, sondern es ist eine Frage, dass hier offensichtlich wir nicht imstande sind, elementarste Kulturtechniken den jüngsten und jungen Mitgliedern unserer Gesellschaft zu vermitteln. Das zu einer Bildungsfrage hochzustilisieren, verkennt gewisserweise auch die tiefen Dimension des Problems. Bildung, Ausbildung, Freiwilligkeit, diese drei Sachen haben wir besprochen. Macht. Der Staat als derjenige, die Einrichtung, die die Schulen ja maßgeblich betreibt, selektioniert ja auch, wie weit kommt man im Bildungssystem, wie hat man den Zugang zur Universität. Und da geht es ja wirklich darum, ob man in Mathe durchkommt oder nicht, ob man die Grundkompetenzen beherrscht oder nicht und ob ich verstehe, was Grundkompetenzen sind. Ich weiß nicht, vielleicht vermische ich jetzt alles in einen Topf, also Macht, Worte, komplizierte Beschreibung, Ausschließen, Zugang zu Ressourcen, zu Bildungsressourcen, weil die Universität, an der Sie unterrichten, ja auch eine Bildungsressource ist. Aber wenn ich nicht hinkomme, weil man mich vorher aussortiert hat, also weil ich die Sprache vielleicht nicht so gut kann, dann bin ich schon bei diesem Thema Sprache der Bildung und Zugang zu Ressourcen, dann bin ich beim Thema Macht. Tut mir leid, wenn ich das alles so zusammenschütte. Das ist so quasi so draußen am Gehsteig vorbeigehen und denken, wie geht das alles zusammen? Ja und nein. Ja. Man muss einmal sich schon klar machen, dass diese sozusagen Selektionsaufgabe, die Schulen dann übernommen haben, ja, vor allem was das höhere Bildungswesen betrifft, und was die Universitäten betrifft, auf der einen Seite natürlich einen zutiefst bürgerlich-demokratischen Charakter hatten. Nämlich genau den, dass die Frage, welche Lebenschancen jemand haben kann in einer Gesellschaft, eben nicht mehr von den Privilegien der Geburt, von der Zufälligkeit des Geburtsortes, von der Zufälligkeit, wer die Eltern sind, abhängen soll, nicht mehr davon abhängen soll, ob man jetzt als Leibeigener am Bauernhof auf die Welt kommt oder als Prinz in einem Schloss. Als Prinz im Schloss hatte man selbstverständlich sofort seine Hauslehrer und wurde gebildet. Als Kind eines Leibeigenen am Bauernhof hatte man nur sozusagen die Ausbildung, weiter das zu betreiben in der Landwirtschaft, was die Eltern schon getrieben haben. Und die Idee, also sozusagen jetzt allen zu ermöglichen, erstens Schulen zu besuchen, diesen Elementarunterricht zu besuchen, weiterführende Schulen zu besuchen und wie die Lebenswege sich dann auffächern, davon abhängig zu machen, was sie in diesen Schulen imstande sind zu leisten, jetzt ungeachtet ihrer Herkunft, ungeachtet ihres Standes, das war doch genau die Idee, die ja überhaupt erst zu dieser Dynamisierung einer bürgerlich egalitären Gesellschaft geführt hat. Ja, also diese Wurzel darf man nicht vergessen. Das heißt, die, Die Selektionsaufgabe hat die Schule tatsächlich gehabt und übernommen, aber genau mit der Stoßrichtung, jetzt dadurch jenen eine Chance zu geben, ja, die jetzt im Bereich sozusagen eben der Bildung, der Studien, des Erwerbs von Kenntnissen talentiert sind und willens sind und die keine Chance hätten, wenn man etwa noch Herkunft die Lebenschancen verteilen würde, wie es bis zum 18. Jahrhundert ja der Fall war. Das dürfen wir nicht vergessen, das ist ja erst 200 Jahre her. Und natürlich kann man jetzt sagen, aber sozusagen die Rahmenbedingungen, unter denen diese Chancen verteilt werden, benachteiligt nach wie vor, benachteiligen nach wie vor Menschen bestimmter Gruppen. Und das ist genau die Diskussion, die wir heute haben, wo man natürlich sagen kann, ja, ich weiß, das ist eine unglaublich schwierige Diskussion. Auf der einen Seite wollen wir niemanden Chancen minimieren. Wir wollen tatsächlich Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Und auf der anderen Seite, also wenn ich davon ausgehe, dass sozusagen die Lebensperspektiven von Menschen im Wesentlichen, oder nicht nur, aber doch auch, genau davon bestimmt sein sollen, einerseits, was sie leisten können und leisten wollen, und andererseits an bestimmte sozusagen Niveaus gebunden sind. Ja? Ich will auch nicht von einem Chirurgen operiert werden, der sagt, also ich wollte meine Chance, Chirurg zu werden, nützen. Ich bin zwar zittrig und kann kein Operationsinstrument halten, aber ich will trotzdem operieren. Ja, diese Chance darf man mir doch nicht nehmen. Ja? Das heißt, es gibt ja sozusagen schon auch gewisse Standards in bestimmten Qualifikationen, in bestimmten Berufen, bei bestimmten kognitiven Fähigkeiten, wo man sagen kann, wenn ich diese Standards nicht erreiche, ja, dann ist das offensichtlich nicht das Richtige für mich. Und jetzt sind wir bei den Universitäten. Ja. Wir verwechseln den Universitäten, was wir schon lange nicht mehr sind und so übrigens nie waren, ja, mit einer Institution, wo eben die privilegierten Lebenschancen verteilt werden. Ja, so fassen wir das manchmal auf. Wer ein akademisches Studium hat, hat sozusagen ausgesorgt. Hat erstens nicht ausgesorgt und zweitens darf man nicht vergessen, dass die Universitäten, sozusagen die modernen Universitäten, also die Universitäten seit dem frühen 19. Jahrhundert, im Wesentlichen zwei Aufgaben hatten. Sie haben ausgebildet für bestimmte Berufe. Das waren früher sehr wenige, heute sind es viele, aber es waren für bestimmte Berufe, von denen man annahm, dass zur Ausübung dieses Berufs eine bestimmte wissenschaftliche Qualifikation notwendig ist, ja? Weil man das sonst nicht gut machen kann. Medizin, Jus zum Beispiel, waren sozusagen die ersten Berufe, für die ein akademisches Studium vorgesehen war. Staatsdienst, ja? Theologie ist ein Sonderfall. Das ist das eine. Und das zweite ist, und jetzt kann man sagen, also nur weil für einen Beruf eine bestimmte wissenschaftliche Qualifikation zur Voraussetzung ist, bedeutet das noch nicht unbedingt, dass der Beruf tatsächlich sozusagen ökonomisch, sozial und dergleichen mehr der geachtetste sein wird. Ja? Und das spüren wir auch heute tatsächlich. Natürlich bei einem erfolgreichen Jungunternehmer fragt keiner, hat er ein abgeschlossenes Studium, hat er überhaupt je eine Universität gesehen? Er ist erfolgreich, das genügt doch. Ein erfolgreicher Sportler, muss der auf eine Universität gegangen sein? Ja, überhaupt nicht. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir das akademische Prekariat, hochqualifizierte junge Menschen mit wirklich Engagement und exzellenten Ausbildungen, die keine oder nur schwere oder ganz schlecht bezahlte Jobs finden. Das heißt also, verabschieden wir uns doch endlich, ja, von diesem Mythos, dass Universitäten so etwas wie soziale Selektionsapparaturen sind, die auf ungerechte Art und Weise Privilegien verteilen. Das tun sie nicht. Und das Zweite, womit das zu tun hat, hat ja damit zu tun, dass die Universität definiert ist als der Ort letztlich, wo nicht nur für Berufe ausgebildet sind, für die eine bestimmte wissenschaftliche Expertise notwendig ist, sondern wo Wissenschaft selber betrieben wird. Ja, das halte ich für eine der ganz wesentlichsten Bestimmungen und ich lasse mich auch gerne sozusagen dafür kritisieren, aber ich halte an dieser Definition von Humboldt fest, eine Universität ist genau dadurch definiert, dass alle, die an die Universität gehen, Professoren, Assistenten und die Studenten in einer Sache gemeinsam arbeiten, nämlich in der Sache der Wissenschaft. Und jetzt ist Wissenschaft aber nicht etwas, was jeder Mensch tun muss. Das gehört sozusagen, Wissenschaft zu betreiben, wissenschaftlich tätig zu sein, sich für Wissenschaft zu interessieren, sich zu vergraben, all das auf sich zu nehmen, das gehört nicht zu den Grundausstattungen eines jeden Menschen und zu den Grundinteressen, und das ist niemandem vorzuwerfen. Was meines Erachtens zu einem allgemeinen Bildungsinhalt gehört, das ist, dass ein junger Mensch oder ein Mensch in unserer Gesellschaft, die ist eine wissenschaftliche Gesellschaft, wenn vielleicht auch noch keine Wissensgesellschaft, aber eine von Wissenschaften geprägte Gesellschaft, dass der eine Ahnung davon hat, was Wissenschaft ist, wie Wissenschaft funktioniert, was wissenschaftliche Erkenntnisse bedeuten, wie wissenschaftlicher Fortschritt aussieht, welche Grenzen auch Wissenschaft hat, welche also sozusagen vielleicht auch Engen und Beschränkungen auch Wissenschaft gegenüber etwa anderen Weltdeutungssystemen aufweisen kann. Und ich denke, das wäre die Aufgabe einer höheren Schule, ob allgemein oder berufsbildend. Das gilt für beide, sozusagen solch einen Eindruck, einen ersten Zugang zur Wissenschaft zu ermöglichen. Aber dann hängt es meines Erachtens davon ab, wenn man an der Universität tatsächlich sein will, dass man ein Nahverhältnis zur Wissenschaft entwickeln will. Und ich glaube, es ist keine gute Entwicklung, Universitäten zu reinen Berufsausbildungsinstitutionen zu degradieren, wo man also praktisch wieder nur lernt, passiv lernt wie in einer Schule und nicht selber aktiv, also sagen im Prozess des Forschens, des Nachdenkens involviert ist. Und für mich ergeben sich sozusagen aus so einer wissenschaftlichen Tätigkeit oder sollten sich keine sonderlichen Privilegien ergeben. Ja? Natürlich ist Wissenschaft was ganz Wichtiges in unserer Gesellschaft und ich halte es auch für die Aufklärung, Selbstaufklärung der Menschen ja ganz notwendig, ja, dass Wissenschaft betrieben wird, gefördert wird, immer mehr Lebensbereiche auch unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten erforscht, betrachtet werden können, auch wenn man auch hier vorsichtig sein muss. Ja, man kann auch übertreiben. Ja. Aber auf der anderen Seite, es gibt sozusagen sehr viele Formen von Leben, von Tätigkeit, von Arbeit, von Erfolg, die nur am Rand oder vielleicht auch gar nicht mit Wissenschaft zu tun haben, die auch andere Wissensformen imstande sind zu produzieren, Erfahrung, Intuition, implizites Wissen, wie das genannt wird, sodass ich sozusagen mal versuchen würde, wenn wir Sprache von Bildung reden, betrachten wir doch diese Fragen Grundbildung, mittlere Bildung, universitäre Bildung mal unter anderen Gesichtspunkten. Nicht unter denen der Selektion, sondern unter denen, dass hier eine Gesellschaft, eine reiche Gesellschaft, sozusagen unterschiedliche Lebensmöglichkeiten und entsprechende sozusagen Qualifikationsinstitutionen anbietet. Und es soll doch den Menschen überlassen bleiben. Wir sprachen ja vorhin auch von Freiwilligkeit. Es soll doch den Menschen überlassen bleiben, was sie tun wollen. Aber wenn sie etwas tun wollen, ja, dann müssen sie sich meines Erachtens den Regeln, den Standards, den Prinzipien der Sache, die sie tun wollen, unterwerfen. Ja? Es kann ja auch keiner hergehen und sagen, ich will Fußball spielen, aber bitte, weil Fußbälle gefallen mir nicht, bitte mit Federbällen. Ja, mit Federbällen kann ich nicht Fußball spielen. Ja, also wenn ich Fußball spielen will, dann muss ich mich sozusagen den Regeln dieses Spiels unterwerfen. Und wenn ich an so ein Date gehen will, dann muss ich eben sozusagen die Voraussetzungen mitbringen, um in der Wissenschaft, in der ich mich jetzt bewegen will, tatsächlich arbeiten zu können und mich sozusagen nach diesen Standards und Regeln organisieren und weiterentwickeln zu können. Es ist eine gewisse Klarheit des Konzepts. Ich verstehe auch übrigens Ihre Sprache. Also Sie verwenden keine Konzepte und Worte, die so in diese Richtung gehen. Die man eben sagt, haben Einzug gehalten und man versteht nicht genau, was gemeint ist. Ich verstehe das Wort. Ist das nur ein Missgeschick, dass im Bildungssystem jetzt immer wieder Worte auftauchen, wo man echt dann nicht mehr weiß, wovon die Rede ist? Ich halte es nicht nur für ein Missgeschick, ich halte es für ein Verhängnis. Ja, Verhängnis. Aber teilen Sie diese Beobachtung? Ja, natürlich, na klar. Und es ist ja leider auch nicht so, dass weder an sozusagen jetzt im Bereich des höheren Schulwesens oder auch des Grundschulwesens oder im Bereich der Universitäten sozusagen die Dinge immer so klar formuliert werden würden. Nein, ganz im Gegenteil. Also wir unterliegen zurzeit eben einerseits diesem Kompetenzparadigma. Wir sollen ja kein Wissen mehr vermitteln, sondern Kompetenzen. Kein Mensch weiß, was genau Kompetenzen sind. Und vor allem in der Mehrzahl kommt es ein bisschen kompliziert. Also ich weiß, was die Kompetenz ist. Der junge Mann ist kompetent. Der kann gut mit gewissen Sachen zurechtkommen. Aber was sind dann Kompetenzen, ja, die Mehrzahl? Ja, nicht nur, wir haben ja nicht nur eine Mehrzahl, sondern eine Vielzahl von Kompetenzen. Also wenn man wirklich jetzt in die Tiefe gehen wollte, ja, besteht ja diese sozusagen Idee der Kompetenzorientierung darin, sozusagen, dass Fähigkeiten geschult werden, die sich immer in einer Aktivität äußern, die dann am Ende genau überprüft werden kann. Ja? Und jetzt besteht ein Mensch natürlich aus unterschiedlichsten Anlagen und verschiedenste Fähigkeiten können geschult werden. Und man kann jede Fähigkeit natürlich so weit differenzieren und in Unterfähigkeiten, und für jede Situation ist eine spezielle Variante dieser Fähigkeit notwendig. Das heißt also, ich kann im Prinzip beliebig viele Kompetenzen konstruieren. Also nichts Schlechtes eigentlich dann? Ich sage mal ein Beispiel. Ja, es wird zurzeit in der Schweiz, unverfängliches Beispiel, sehr heftig diskutiert über einen neuen Lehrplan für Grundschulen. Also nicht Universitäten oder Gymnasien, nein, für Grundschulen. Schweiz 21, glaube ich, heißt es. Lehrplan 21, ja. Und die Lehrplangestalter, ganz beseelt von diesen Kompetenzgedanken, sind draufgekommen, dass ein Schweizer Grundschüler, also ein 6- bis 12-Jähriger, im Laufe dieser 6 Jahre, glaube ich, sind sie in der Schweiz, 3000 Kompetenzen erwerben muss. 3000 Kompetenzen, die natürlich überprüft werden müssen. Ja? Das heißt also, es geht nicht darum, dass der lesen kann. Ja? Das wäre noch, ja, normal, vernünftig, ja. Sondern es geht darum, dass der Akt des Lesens aufgespalten wird, ja, in so viel Teilkompetenzen mit entsprechenden Teilleistungsüberprüfungen, dass meiner Theorie nach jemand, der noch diesen Konzept lesen lernen sollte, nie lesen lernen wird. Ja. Weil wenn ich das so sehr sozusagen aufspalte, ja, und wenn man sich dann die entsprechenden Lehrbücher ansieht, ja, da fängt man an, man gibt ihm einen kleinen Lesetext, ja, aus einer Geschichte, und nach dem zweiten Satz kommen schon 5 Kontrollfragen. Welch vernünftiger Mensch entwickelt eine Begeisterung fürs Lesen, wenn er nach jedem zweiten Satz unterbrochen wird und 5 Kontrollfragen, die jetzt seine unterschiedlichen Lesekompetenzen austesten sollen, beantworten bzw. ankreuzen muss, weil das alles natürlich Multiple-Choice-Fragen sind. Das heißt also, das halte ich wirklich für verhängnisvoll. Ja. Aber verhängnisvoll ist nicht das Wort Kompetenz oder die Mehrzahl Kompetenzen, sondern es ist das Konzept, das dahinter liegt. Ja, ich halte auch das Wort Kompetenz mittlerweile für verhängnisvoll. Es kommt ja auch natürlich aus dem Bereich der Ökonomie, nicht aus dem Bereich der Pädagogik oder der Bildung. Ich halte es überhaupt für verhängnisvoll, ja, dass die Bildungskonzepte immer glauben, bei ökonomischen Konzepten Anleihen nehmen zu müssen. Warum eigentlich nicht umgekehrt? Ja? Nein, Kompetenzen wurden eingeführt als Fortsetzung des berühmten Taylorismus. Das heißt also des Prinzips, wie weit kann ich Arbeitsschritte zerlegen und automatisieren, um möglichst effiziente Ergebnisse zu erzielen. Und die Überlegung war, dass natürlich Menschen vielfältiger einsetzbar sind, wenn ich sozusagen also das, was ich für einen Produktionsprozess brauche, beschreibe, als welche Kompetenzen sind notwendig, um hier möglichst effizient agieren zu können. Das Ganze ist sozusagen ein ökonomisches Effizienzkonzept und hat aber gleichzeitig, wie ein Kollege von mir, Andreas Gehlhardt, in einer wunderbaren Studie nachgewiesen hat, hat gleichzeitig eine enge Verwandtschaft mit der sozusagen vor dem 18. Jahrhundert entstehenden Gewissensprüfung. Ja, das heißt also, Kompetenzen haben wir den großen Vorteil, und Anführungszeichen, dass ich nicht nur versuchen kann, sozusagen einzelne Fähigkeiten jetzt rauszugreifen, zu testen, zu überprüfen und zu schulen. Und dadurch übrigens die Idee, dass ein Mensch, ein gebildeter Mensch, in seiner Gesamtheit gebildet ist, die geht doch völlig verloren. Ja, bei 3000 Einzelkompetenzen, was bin ich da eigentlich? Ja? Und auf der anderen Seite sind diese Kompetenzen natürlich, und das gibt ja eine Kompetenz, die da ganz zentral ist, Selbstkompetenz. Ja? Sind diese Kompetenzen wunderbar geeignet, dass ich mich selber immer fragen muss, überprüfen muss, kann ich das jetzt? Habe ich das richtig gemacht? Ja? Es wird allen Ernstes vorgeschlagen, dass Schüler oder auch Lehrer sozusagen bei ihren Aktivitäten sich pausenlos selber beobachten sollen, um herauszufinden, ob sie jetzt diesen Kompetenzanforderungen genügen. Das ist doch ein schreckliches Menschenbild. Das ist eine qualvolle Vorstellung. Leben besteht doch nicht darin, ständig sich Rechenschaft abgeben zu müssen. Habe ich jetzt das richtig gemacht? Habe ich jetzt die 52% Fragen richtig angekreuzt? Habe ich jetzt diesen Satz, den ich gerade gelesen habe, wirklich verstanden? Habe ich sozusagen jetzt dieses Zeitwort in der richtigen Art und Weise hier eingesetzt? Also das Ganze... Sozusagen der ganze natürliche Fluss eines Lernprozesses, auch eines Prozesses des Wiederholens oder des Reproduzierens, wird ständig unterbrochen von diesen Kompetenzanforderungen. Und dann wundert man sich, wenn Schüler jetzt schon unter Burnout leiden. Mein Sohn, 4. Klasse Volksschule, schreibt eine Geschichte, eine Fabel und unterbricht sein Schreiben immer wieder, weil er die Worte zählt, die er schon geschrieben hat. Er muss die Worte zählen. Ja. Das ist zwar, jetzt könnte man sagen, das ist eine ganz banale Sache, aber ich halte sie für essentiell. Ja, das ist genau sozusagen, das dokumentiert das. Das ist ein Beispiel genau für das, was ich vorhin sagte. Dieses ständige Unterbrechen, um etwas zu zählen, etwas nachzuprüfen, etwas zu evaluieren, etwas zu kontrollieren. Dergleichen mehr. Man kommt weder zum Lernen noch zum Leben, wenn man ständig damit beschäftigt ist, zu beobachten, zu messen und zu kontrollieren und sich selbst zu kontrollieren. Und das halte ich wirklich für im tiefsten Sinn bildungsfeindlich. Ja, das heißt also, in den Zentren unserer Bildungseinrichtungen, dort, wo die Lehrpläne geschrieben werden und wo die ministeriellen Verordnungen entstehen, dort hat sich die Bildungsferne eingenistet. Ja. Und ich habe auch den Eindruck, dass es diese Vermittlungs... Abteilungen, die Vermittlung bleibt auf der Strecke. Also diese Lehrplantexte und Anforderungstexte werden eins zu eins dann direkt in die Schularbeitsangabe noch hineinkopiert. Und natürlich die Leute, die nicht gut Deutsch können, fallen da gleich einmal raus, weil sie das einfach nicht lesen können, was da steht. Der Lehrer kann's, versteht's obendrein auch nicht, ja. Aber es bräuchte praktisch, wenn jemand das übersetzt, es ist ja einem Unterrichtsministerium unbenommen, einen Text zu formulieren für seine Experten, die Lehrer, aber sie dürfen das nicht weitergeben an die Öffentlichkeit. Sie müssen es übersetzen, sie müssen es transportieren, den guten Kern, was damit gemeint ist, in einfachen Worten. Ich halte es auch für unnötig. Ja, es muss kein Studienplan, es muss kein Lehrplan, also Studienplan, mal abgesehen, da geht es um Wissenschaften. Ja, die haben ihre eigene Technologie, ja, und das soll so sein. Ja. Aber ein Lehrplan einer allgemein bildenden Schule, ja, ob jetzt Grundschule oder höheren Schule, es ist völlig absurd. Der muss nicht so, der darf nicht so formuliert sein, dass er nur für Experten verständlich ist. Ja. Also von der Seite sehen Sie das. Das braucht ja gar nicht übersetzt werden. Der muss sozusagen, der muss einfach klar formuliert sein, und das kann man klar formulieren, denn es geht ja da nicht um die Vermittlung eines Geheimwissens. Die sollen lesen lernen, die sollen rechnen lernen, die sollen schreiben lernen, die sollen Grundkenntnisse des Sprechens, des Kommunizierens erwerben, die sollen Grundkenntnisse der Welt erwerben, in der sie leben, sie sollen ein bisschen mit Computer umgehen lernen. Warum kann ich das nicht so hinschreiben, ja? Warum brauche ich hier Kompetenztabellen und Evaluierungskonzepte und Kontrollkonzepte, die aberwitzig sind? Ja? Aber es braucht jetzt nicht praktisch die Lösung wäre jetzt nicht, dass man diese 3000 Kompetenzen in einfachen Worten hinschreibt. Nein, sondern dass man sie einfach streicht, der Satz los. Ja. Sie sagen Katastrophe eigentlich im Moment. Was sonst ist noch schlecht oder ist zu kritisieren in dieser Bildungslandschaft und der Sprache? Na, wenn wir bei der Sprache bleiben, dann würde ich sozusagen, das betone ich einfach noch einmal, alle Formulierungen, alle Begriffe kritisieren, die mal prima vista davon ausgehen, dass es sich beim Bildungsgeschäft um ein Geschäft handelt, im ökonomischen Sinn. Ja? Es wird ja auch so viel gelobt, die neue Output-Orientierung in der bei Bildungsinstitutionen. Ja, es wird nicht mehr reingeschrieben oder den Lehrern nicht mehr vorgegeben, was sie zu unterrichten haben, sondern es wird gesagt, wir schauen darauf, was dann am Ende herauskommt, ja, der Output. Nicht der Input ist entscheidend, sondern der Output. Jetzt kann man sehr lange darüber diskutieren und man fragt sich ja wirklich, wie es mit der Bildung der Bildungsexperten aussieht. Denn es hat nie eine Schule gegeben. Ja, von den Maria-Theresianischen Grundschulen angefangen, die nicht darauf geachtet hätte, was kommt am Ende raus. Denn das war es ja, was man wollte. Ja? Dass am Ende Kinder lesen können, schreiben können, Kulturtechniken beherrschen, auf weiterführende Schulen gehen können, irgendwann einmal sich mit Wissenschaft beschäftigen können. Ja, das war ja das. Der Sinn des Ganzen. Das heißt, man soll jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt die große Wende Output-Orientierung. Das Zweite, was mich daran stört, ist das Wort Output. Ja? Ich betrachte Menschen nicht so, wie ich vom Output einer Schuhfabrik sprechen kann. Ja? Ich kann sagen, ja, die Schuhfabrik hat ihren Output gesteigert, voriges Monat 1.000 Bare, jetzt 1.500 Bare, bei gleichzeitiger Stabilisierung der Kosten und damit der entsprechenden Erhöhung des Profits. Da macht der Begriff Output vielleicht einen Sinn, ja? Oder ist sinnvoll. Aber doch nicht, wenn es um Menschen geht. Ja? Was soll hier Output sein? Ja? Das heißt also, aber indem ich sozusagen diese Frage aus der Betriebswirtschaft, diese Terminologie aus der Betriebswirtschaft jetzt übertrage, dort, wo es um Menschenbildungsprozesse und Ausbildungs- und Bildungsprozesse geht, suggeriere ich dann aber unterschwellig doch, eigentlich unterscheidet sich ein sechsjähriges Kind nicht von dem Leder, aus dem eine Schuh gemacht werden soll. Auch aus einem sechsjährigen Kind soll auf effiziente, kostengünstige und profitable Art ein Irgendetwas werden, das eben nachweisen kann, so wie die Schuhe passen müssen, dass es ein paar Kompetenzen imstande ist, auszufüllen. Und das stört mich sozusagen prinzipiell an dieser Terminologie jetzt einmal. Und es ist sozusagen kein Zufall, ja? Es ist kein Zufall, ob ich sage, wichtig für Bildungsprozesse sind Ergebnisse oder ob ich sage, wichtig für Bildungsprozesse ist der Output. Ja? Das ist genau, wenn man jetzt über Sprache nachdenkt, sind das Bedeutungsunterschiede, die jetzt nicht nur signalisieren, wir sind halt modern, ja, wir haben ein moderneres Wort, Ergebnis klingt so altbacken, Output ist viel schicker, ja, sondern dahinter verbergen sich Geisteshaltungen, dahinter verbergen sich Einstellungen, dahinter verbergen sich Menschenbilder und die schlagen dann wieder um in Organisationsformen, in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen. Das Zweite, was ich hier höchst bedenklich finde, Sprache der Bildung, es ist, dass man glaubt, durch diesen Begriff der Kompetenz und der Output-Orientierung den Begriff des Wissens ersetzen zu können. Und vor allem sich ersparen zu können, die Diskussion darüber, was sollen Menschen, die ein staatliches Bildungssystem durchlaufen, am Ende auch tatsächlich wissen. Wir sagen ja, Wissen ist antiquiert, das braucht man nicht mehr, sondern es geht nur darum, jene Kompetenz beizubringen, dass jemand, der etwas wissen will, weiß, wo er nachschaut, dass er es dann weiß. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht aus zwei Gründen. Es kann überhaupt nur der wirklich effizient und zielorientiert in den Informationssystemen unserer digitalen Kulturen sich orientieren, der schon etwas weiß. Das weiß jeder, der mal versucht hat, etwas zu googeln, von dem er nichts weiß. Er hat keine Ahnung, was er mit den 1,2 Millionen Einträgen, die dann vorzufinden sind, jetzt anfangen soll, wo er anfangen soll. Ja. Und das ganze so berühmte Wissen, wo man nachzuschauen hat, reduziert sich dann auf den einen Wikipedia-Artikel, den es mittlerweile zu allem gibt. Ja, und das ist ja eigentlich wirklich erbärmlich, ja, dass also wirklich von Spitzen der Politik angefangen bis zu Proseminaristen, man glaubt, sein Leben, sein geistiges Leben bestreiten zu können, indem man heute den entsprechenden Wikipedia-Artikel kopiert oder zitiert. Ja? Das ist das Gegenteil von Wissen. Wobei ich nicht sagen würde, dass alle Wikipedia-Artikel schlecht sind, ganz im Gegenteil. Ja? Die erfüllen als Enzyklopädie tatsächlich im besten Sinne ihre Aufgabe, aber zwischen etwas Wissen im Sinne von sich angeeignet haben, etwas verstehen, bewerten zu können, was wichtig, was unwichtig ist, sich auszukennen, ja, und dem Überfliegen eines Wikipedia-Artikels ist doch ein Riesenunterschied. Ja. Aber es wäre auch die Enzyklopädie Britannica genauso schlecht. Wäre genauso gewesen. Okay, ja. Auch das ist an sich nichts Neues, nur was früher ein bisschen schwieriger da ranzukommen. Ja. Also in jedem guten bürgerlichen Haushalt in der angelsächsischen Welt war es die Enzyklopädie Britannica, in der deutschsprachigen Welt war es der große Brockhaus, der ist natürlich dort gestanden und das war am Stand der jeweiligen Zeit tatsächlich das versammelte Weltwissen. Und wenn man sich dort die entsprechenden Artikel nachgelesen hat, war man genauso informiert oder besser informiert zum Teil wie mit der Wikipedia. Das ist ja sozusagen der Sinn der Enzyklopädie des Lexikons immer gewesen. Ja? Aber dieser Sinn der Enzyklopädie hat ja nie sozusagen diesen lebendigen Umgang, den forschenden Umgang, den verstehenden Umgang, den verfeinerten Umgang mit Wissen ersetzt. Ja? Warum wir plötzlich der Ideologie unterliegen, heute ist das anders, werde ich nie verstehen und kann auch nur von Menschen geäußert werden, die offensichtlich noch nie etwas wirklich gewusst haben und deshalb das enzyklopädische Wissen mit Wissen an sich verwechseln. Die Kritik gab es ja schon immer, dass man gesagt hat, der hat ja nur das Lexikon Wissen. Also, ja. Natürlich, das war sozusagen die Kehrseite. Ja? Obwohl natürlich die auch dumm war. Ja? Denn natürlich ist das Lexikon Wissen immer ein hervorragendes Wissen gewesen. Und hat immer schon, ja, sogar die Urfassung, die Enzyklopädie, französische Enzyklopädie von Diderot und anderen, hat ja immer schon sozusagen versucht, das Wissen von einzelnen Menschen, das ja immer kontingent zufällig beschränkt ist, zu bündeln, ja, und so zu einem Weltwissen zu kommen. Die Enzyklopädie Britannica hat ja nicht einer geschrieben, ja, sondern tausende Wissenschaftler haben daran gearbeitet und Wikipedia hat sozusagen nur im modernen Stand der Kommunikationstechnik dieses Prinzip verallgemeinert und bis zu einem gewissen Grad auch perfektioniert. Ja. Also dagegen ist an sich gar nichts zu sagen, nur man darf es nicht verwechseln mit dem, was es heißt, tatsächlich sich Wissen in Form einer auch jetzt Persönlichkeitsbildung und aus Interesse an einer Sache angeeignet zu haben. Und das Zweite, was damit zusammenhängt, das zweite Verhängnis, was damit zusammenhängt, ist ja dafür ganz wesentlich. Ich glaube, eine Kultur hat keine Zukunft, die von sich selbst nicht sagen kann, was ihr wichtig ist. Und das große Problem bei der Kompetenzorientierung besteht darin, dass wir systematisch sagen, es gibt nichts Wichtiges mehr. Ja? Denn es kommt nur auf die reine, abstrakte, leere Kompetenz an. Lass uns mal das erklären am Beispiel des Lesens. Ja. Lesekompetenz kann ich natürlich erwerben an unterschiedlichsten Texten. Ja. Lesen lernen kann ich in der Gratiszeitung, in der U-Bahn. Lesen lernen kann ich, wenn ich Kriminalromane lese. Lesen lernen kann ich, wenn ich Peter Handke lese. Am Ende kann ich immer lesen. Also ist doch völlig egal, was ich gelesen habe. Es kommt ja nur darauf an, dass ich am Ende lesen kann. Und genau das ist der Irrtum. Genau das ist der Irrtum. Ich glaube, es kommt sehr wohl darauf an, was ich lese. Und es kommt sehr wohl darauf an, dass es nicht gleichgültig ist, nicht beliebig ist, an welchen Gegenständen, an welchen Texten ich diese Kompetenz des Lesens mir erwerbe und erarbeite. Meines Erachtens müssen wir hier überhaupt ganz umgekehrt vorgehen. Am Anfang steht nicht die Kompetenz, sondern am Anfang steht der Gegenstand. Ja? Jemand interessiert sich zum Beispiel für eine Geschichte und er möchte die Geschichte lesen. Und er schlägt das Buch auf, er hat vielleicht in der Volksschule lesen gelernt, aber jetzt möchte er sozusagen ein bestimmtes Buch lesen, weil die Eltern vielleicht gesagt haben, es ist interessant oder vielleicht haben sie auch gesagt, das ist noch nichts für dich. Ja, das war bei mir so der Fall, so habe ich lesen gelernt. Haben Sie auch im Lexikon die S-Wörter, Sex und so weiter nachgelesen als Kind alleine zu Hause? Ja, natürlich, ja klar. Und solche natürlich. Sachen. Man hat da schon, und dann habe ich schon links auch bei P irgendwas geschaut, aber bei S habe ich, glaube ich, begonnen. Also ich habe damit begonnen, dass von einem bestimmten Buch mal mir gesagt wurde, das ist noch nichts für mich. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Also es gibt nichts, was nicht für mich ist. Und das will ich lesen. Und das war ein Roman von Thomas Mann. Und den habe ich wirklich nicht verstanden. Den habe ich mit 12, 13 Jahren wirklich nicht verstanden. Aber ich habe mich bemüht, ja, und habe gewusst, dass wenn ich das Buch lesen will, dann muss ich meine Lesekompetenz verbessern. Ja. Muss ich meinen Wortschatz verbessern, muss meine Lesekompetenz verbessern, meine Konzentrationskompetenz verbessern. Und das habe ich dann auch getan. Ja. Natürlich, ja, also ein 3000-Seiten-Roman, es war Josef und seine Brüder, liest sich nicht so wie halt die übliche Schullektüre in der Unterstufe Gymnasium. Und das wäre der natürliche Vorgang. Man entwickelt Neugier auf etwas und kommt drauf, um das, worauf man neugieriger ist, zu bekommen, fehlen mir noch ein paar Fähigkeiten, fehlen mir noch ein paar Kenntnisse, fehlt mir noch etwas. Und dann versuche ich, das Fehlende zu bekommen. Dann versuche ich mir diese Kompetenz wie immer zu erwerben, mit Hilfe, ohne Hilfe, was auch immer, um genau das, was mich interessiert, zu tun. Heute machen wir es umgekehrt. Heute sagen wir, es ist alles gleichermaßen interessant oder uninteressant. Es ist völlig egal, was du liest. Ich will nur, dass du lesen lernst. Das interessiert doch niemanden. Es interessiert doch kein Kind, einfach nur lesen zu lernen, um lesen zu lernen. Es will doch etwas lesen, wenn es etwas lesen will. Mir fällt noch gerade ein, dass ich mein erstes englisches Buch, das war was von Anais Nin oder Henry Miller, glaube ich, oder ja. Die beiden. Das war, also, und ich wusste, ich muss mein Englisch verbessern, um diesen Inhalt, dieses spannenden Inhalt folgen zu können. Ja. Ah, verstehe schon. Ja, das ist jetzt nicht nur eine Frage der Lesedidaktik, ja, sondern das durchzieht sich ja durch die gesamte Bildungskonzeption heute. Man kann natürlich über einen, sagen wir, einen literarischen Kanon, ja, oder Kanon der Kunstwerke oder was muss ich von Religionen wissen. Ja, da kann ich natürlich immer streiten darüber. Ja, aber dass wir so etwas brauchen, dass eine Kultur sich darüber verständigen muss, ja, was gehört jetzt zu dem Fundament, auf dem wir aufgebaut haben und auf dem wir aufbauen wollen? Und dieses Fundament wollen wir jungen Menschen vermitteln, weil es wichtig ist für uns. Ja? Wenn ich das ersetze durch leere Kompetenzen, ja, dann nehme ich dem Bildungswesen und nehme ich dem jungen Menschen das Schönste an der Bildung selbst, nämlich auf etwas neugierig werden zu können und etwas mitzubekommen, von dem sie wissen, darauf lässt sich aufbauen. Und ein Beispiel ist auch die vorwissenschaftliche Arbeit, die eigentlich bei der kommenden Matura eine gute Sache ist für Jugendliche, ihre Selbstwirksamkeit zu erleben, dass sie Fragen stellen an die Umgebung, an die Natur oder an die Menschen. Was aber dann eben, wenn das der Lehrer nicht sehr gut macht, dorthin geht, dass man schaut, der soll das in Büchern recherchieren und vor allem richtig zitieren. Und da kannst du natürlich jedem Kind alles abgewöhnen, wenn du praktisch von der Frage, kann ich etwas erfahren, hingehst, wie muss ich die Zitierkompetenz entwickeln? Ja. Ich verstehe schon die Intention, die hinter der vorwissenschaftlichen Arbeit steht. Die ist, sagen wir mal, nachvollziehbar. Man kann auch hier anders denken. Ja? Man könnte auch sagen, es ist die Aufgabe der Schule, tatsächlich sozusagen solche grundsätzlichen Kulturtechniken zu entwickeln und zu schulen, den jungen Menschen Möglichkeit geben, sich in den wichtigsten Wissensgebieten zu orientieren, ja? Die Prinzipien unterschiedlicher Wissensgebiete, wie funktioniert Mechanik, wie funktioniert Optik, was heißt eigentlich digital, ja? Dass sie diese Prinzipien verstanden haben. Und wenn sie dann wirklich wissenschaftlich arbeiten wollen, dann sollen sie studieren. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt das Hineinziehen quasi so einer Pseudoproseminararbeit, also die vorwissenschaftliche Arbeit, der Name allein ist ja schon eine Verlegenheitslösung. Ja? Ob das jetzt Hineinziehen der vorwissenschaftlichen Arbeit jetzt in den Schulunterricht, ob das jetzt wirklich die beste Lösung ist, ja. Ich verstehe auf der anderen Seite natürlich, dass wir sagen, in einer Wissenschaftskultur muss jemand, der Matura hat, auch in etwa eine Ahnung davon haben, was es heißt, wissenschaftlich zu arbeiten. Ja. Ob das in jedem Fall, ja, also ich zweifle ein bisschen, ob das in jedem Fall wirklich, Sie haben es eh schon angedeutet, zu einem tollen Ergebnis führen wird oder ob hier das Einzige, was sie wirklich lernen werden, das Prinzip Copy und Paste ist. Ich habe schon gehört, man soll nicht die Wikipedia zitieren, das gibt so Informationen für Schüler, sondern man soll unten die Links zitieren, die bei Wikipedia ankommen, da kommt nämlich der Lehrer nicht drauf. Ja, genau. Ja. Also wenn das in die Richtung geht, sozusagen ist die vorwissenschaftliche Arbeit auch wieder eine gute Idee, die in ihr Gegenteil umschlägt. Ja. Und Herr Liesmann, Sie schauen auf die Uhr, jetzt kommen dann gleich Studenten zur Sprechstunde rein. Ja. Müssen wir noch etwas abschließend sagen? Und meine Frage wäre, reicht es aus, die Sprache zu korrigieren oder, wenn ich sie ernst nehme oder zumindest glaube, verstanden zu haben, eigentlich geht es um ein Menschenbild, das ich korrigieren muss? Ja, es reicht natürlich nicht aus, die Sprache zu korrigieren, sondern die Sprache muss man kritisieren, weil dahinter eben ganz bestimmte Konzepte stecken. Aber man muss natürlich auch das kritisieren, was sozusagen durch diese Sprache entweder zum Ausdruck gebracht wird oder was auch verborgen wird. Ja. Denn sehr viel im Bildungsbereich ist ja von dem Typus Sprache, wo man sagen kann, Potjomkinsches Dorf. Ja. Das heißt, also, es wird mit wunderbaren Diagrammen, Zahlen jongliert. Es werden ständig tolle neue Begriffe kreiert. Wir haben uns ausführlich über den Kompetenzbegriff unterhalten. Als ein Beispiel, es gäbe auch noch andere. Ich denke, man muss sozusagen schon auch den Blick auf die Realität richten. Und sehr oft genügt sehr sozusagen das, was in diesen so wunderbar formulierten Konzepten und Programmen und Lehrplänen und dergleichen mehr an Kompetenzbeschreibungen steht, ja, dann zu konfrontieren mit dem, was in der Realität wirklich passiert. Ja. Und da haben wir dann tatsächlich das Problem, dass diese Sprache auf der einen Seite eine Sprache ist, die permanente Kontrolle erlaubt und auf der anderen Seite, die unglaublich schwammig ist. Ja. Denn was heißt das? Ich habe das jetzt so oft gelesen, wenn bei Kompetenzen, und zwar egal welches Fach, ob das jetzt Mathematik ist, ob das Physik ist, ob das Sprachen sind, immer steht der Schüler oder die Schülerin, hat die Kompetenz, das, was jetzt gerade gemacht werden, zu reflektieren. Ich frage mich, was heißt das, etwas zu reflektieren? Ja? Welche Maßstäbe werden hier angelegt? Welche Kriterien? Wird das Ganze dann nicht unglaublich beliebig? Das heißt also, haben wir nicht eine paradoxe Entwicklung vor uns, die auf der einen Seite immer mehr Vorschriften macht, immer genauere Kontrollen einführt, aber auf der anderen Seite die Exekution dieser Kontrollen völlig der subjektiven Interpretation und Beliebigkeit überlässt. Ja. Was heißt das denn? Der Schüler ist imstande, sozusagen eine Erkenntnis zu übertragen, ja, auf seine Lebenssituation. Genügt es, wenn der Schüler sagt, ja, das hat mich jetzt auch beschäftigt, oder er muss eine komplexe Lebenssituation schildern, wo er das chemische Experiment hinein übertragen kann oder was? Ja? Das heißt also, da kommen wir in Absurditäten, die eigentlich unfassbar sind. Aber durchaus in gewisser Weise bösartig, weil es ja dem Bildungssystem oder dem Lehrer in dieser Sache ermöglicht, wenn er ihm nicht liegt, der Schüler zu sagen, na, nicht genügend. Richtig, ja, also die Willkür. Und damit Macht. Ja, natürlich, meines Erachtens nimmt die Willkür durch zu solche Scheinstandards. Ja. Bildungsstandard wäre ein ähnlicher Begriff gewesen, an dem man das Ganze hätte jetzt noch abhandeln können. Aber das sind Scheinstandards, die auf der einen Seite Kontrollen verstärken und auf der anderen Seite Willkür erhöhen. Und beides ist für ein Bildungssystem eigentlich kontraproduktiv. Wow. Und die Eltern und Kinder oder Schüler oder Bildungsinteressierten würden gut gewillt sein. Immer sie fragen, was muss ich können, was muss ich wissen? Genau. Und manchmal, wenn man irgendwie nette Großeltern haben, die, glaube ich, Einstein gelesen haben, die sagen dann, konntest du heute schon eine gute Frage stellen? Auch was sehr verständlich ist, also können, wissen und fragen. Ja, wobei, also ich bin voll sehr gut können, wissen und fragen, wobei wir bei Fragen wirklich ja auch das Problem haben, dass im gegenwärtigen Bildungssystem nicht die Schülerfrage, sondern die Lehrerfrage so hoch im Kurs steht. Die Lehrer fragen die Schüler. Ja? Aber natürlich wäre es doch umgekehrt. Ja, der Schüler ist neugierig und er hat einen Lehrer, von dem er annehmen darf, der weiß was. Und jetzt fragt er ihn etwas. Ja, das wäre doch der natürliche Prozess, um das jetzt hochtrabend zu sagen, wie die theoretische Neugierde beginnt. Ja. Auch da machen wir vieles nicht richtig. Und es gibt überall auch gute Beispiele und sei es nur punktuell, also die Sachen sind schon da. Wir reden da ja nicht von irgendwelchen gespenstischen, unsichtbaren Ideen. Die Dinge sind da, ja. Herr Professor Liessmann, danke für das Gespräch. Danke Ihnen. Die Sprache der Bildung, das war Lob und Tadel, Ausgabe 20. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.